Der Schatz im Silbersee. Ein Musikhörspiel nach dem gleichnamigen Wildwestroman von Karl May. Für das Radio bearbeitet von Regine Ahrem. Live gesendet vom ARD Kinderhörspieltag im ZKM Karlsruhe. Kehren Sie endlich zurück, die legendären Blutsbrüder Old Shatterhand und Winnetou. Der eine kam als weißer Mann über das große Wasser, um im Wilden Westen das Abenteuer kennenzulernen. Der andere ist der letzte Häuptling der Apachen, der für sein Volk ein kluger und umsichtiger Anführer ist. Viele gemeinsame Heldentaten haben die beiden begangen. Ihr Mut und ihre Kühnheit sind weit über die Grenzen des Wilden Westens hinaus bekannt. Und schon bald werden sie wieder in einem neuen Abenteuer vereint sein, im Kampf um einen märchenhaften, längst verloren geglaubten Schatz, den Schatz im Silbersee. Aber noch befand sich Winnetou bei seinem Stamm am Rio Pecos, während Old Shatterhand zusammen mit seinem alten Weggefährten Sam Hawkins im Hafen von Louisburg stand und auf den Raddampfer wartete, der den Arkansas hinunter Richtung Westen fuhr. Nun, habt ihr denn Lust, mich zu begleiten? Wo soll es denn hingehen, werter Sir? Na, in den Wilden Westen natürlich. Wohin sonst? Oho, höre sich einer dieses Küken an, wie es sich bläht und plustert und den Schnabel aufsperrt. Was soll man dazu nur sagen? Na, dass aus dem Küken unter eurer Anleitung, versteht sich, vielleicht inzwischen ein ganz ansehnlicher Vogel geworden ist. Falsch, ganz falsch. Ihr hättet sagen sollen, dass dieses Greenhorn namens Old Shatterhand einen ganz ansehnlichen Vogel habt, nämlich da oben, wenn ich nicht irre. Na gut, ich gebe ja zu, dass ich noch viel lernen muss, aber ich brauche doch Stoff für meine Bücher, die ich schreiben werde. Ihr werdet gar nicht dazu kommen, diese Bücher zu schreiben. Ach, und wieso? Ein toter Mann kann bekanntlich keine Bücher schreiben. Und ihr, werter Sir, werdet als toter Mann aus dem Westen zurückkehren, wenn ich nicht irre. Und weil ihr euch von eurem Vorsatz ja sowieso nicht abbringen lasst, werde ich euch wenigstens begleiten, wenn ich mich nicht irre. Als sie das Schiff bestiegen, fiel ihnen sogleich eine Schar von etwa 20 Männern auf, die auf dem Unterdeck saßen, um Drinks würfelten und dabei lauthals fluchten. Offenbar gehörten sie zu einer Bande von Landstreichern, sogenannten Tramps. Einem davon, den sie Cornel nannten, schienen die Männer eine gewisse Achtung entgegenzubringen. Beim nächsten Halt gingen zwei Indianer an Bord, ein älterer und ein jüngerer, der vielleicht 15 Jahre zählen mochte. Die Ähnlichkeit ihrer Züge ließ vermuten, dass sie Vater und Sohn waren. Der, den die Männer Cornel nannten, ging mit einem Schnapsglas auf die beiden zu. Heißes Wetter heute, oder nicht? Ihr roten Burschen? Da tut ein Drink gut, oder? Großer Bär trinkt nicht. Was? Du willst nicht? Das ist eine schandbare Beleidigung, die ich dir mit dem Messer vergelten könnte. Du willst also nicht mit mir trinken? Großer Bär trinkt kein Feuerwasser. Aha. Hier hast du deinen Lohn, du roter Feigling. Na? Was sagst du nun? Großer Bär dankt. Was? Hat dir die Ohrfeige so sehr gefallen, dass du dich dafür bedankst? Hier hast du noch eine. Der Colonel holte abermals aus, verfehlte den Indianer diesmal aber, der sich blitzschnell geduckt hatte, und schlug stattdessen gegen einen Kasten. Au! Ein lautes Fauchen war daraus zu hören. Verdammt! Was ist das denn? Was für eine Bestie steckt denn in diesem Kasten? Ist es überhaupt erlaubt? Oder kann man sich da zu Tode, kann man sich da erschrecken? Tatsächlich befand sich in dem Kasten ein ausgewachsener Panther, den, so stellte sich heraus, ein Tierschaubesitzer auf dem Weg nach Westen mit sich führte. Der Schreck über das wilde Tier in dem Käfig ergriff sofort auch die anderen Passagiere. Nur die beiden Indianer waren ganz ruhig geblieben. Nun, werter Sir, habt ihr die beiden Indianer gesehen? Sie haben nicht mal mit der Wimper gezuckt und haben sich doch bei dem Colonel wie Feiglinge benommen. Und könnt ihr euch einen Reim darauf machen? Zufällig weiß ich, dass es sich bei den Indianern um kleiner Bär und großer Bär vom Stamme der Tonkawas handelt. Und dass die beiden zwei tüchtige Kerle sind. So, das wisst ihr also zufällig. Und was wisst ihr noch alles? Dass der kleine Bär, als der große Bär vom Colonel angegriffen wurde, unter seiner Decke nach seinem Messer griff. Und nur das regungslose Gesicht seines Vaters ihn veranlasste, die Tat des Colonels nicht augenblicklich zu rächen. Aber ich sage euch, seit dem Augenblick, da der Colonel dem Indianer ins Gesicht schlug, ist sein Tod beschlossene Sache. Ihr seid ja gar nicht so dumm, wie man eurem Gesicht nach meinem möchte. Schätze tatsächlich, die beiden Bären werden nicht eher ruhen, bis sie diesen Colonel ausgelöscht haben. Aber erstmal, werter Sir, fürchte ich, soll hier jemand ganz anderer ausgelöscht werden. Tatsächlich schritt der Colonel siegesgewiss vom vielen Branntwein in diesem Moment auf Old Shatterhand zu. Sir? Sir! Ich biete euch einen Drink an. Hoffentlich weigert ihr euch nicht, das möchte ich euch jedenfalls nicht geraten haben, da ich in diesen Dingen keinen Spaß verstehe. Habt ihr gehört, Sam, was der Bursche da zu mir sagt? Yes, werter Sir, jedes Wort. Was? Ihr nennt mich einen Burschen und den Drink weist ihr zurück? Soll es euch so ergehen wie diesem Indianer da, dem ich... Er kam nicht weiter, denn er hatte in diesem Moment... eine so gewaltige Ohrfeige erhalten, dass er niederstürzte. Eine Strecke auf dem Deck dahin schoss und sich dann sogar noch überkugelte. Da lag er einen Moment wie erstarrt, raffte sich dann jedoch wieder auf und ging wieder langsam auf Old Shatterhand zu. Du verdammter Hund! Mir eine Ohrfeige! Das kostet dein Blut! Bei diesen Worten zog er vor Grimm brüllend eine Pistole hervor. Fort mit der Pistole! Au! So, Bursche, du wirst nicht mehr so schnell Ohrfeigen geben, wenn man es verschmäht, aus dem Glase zu trinken, an dem du vorher dein großes Maul abgewischt hast. Der Colonel, den der Schuss Old Shatterhands an der Hand getroffen hatte, war außer sich vor Schmerz und Wut. Warte, Kerl, du! Dich werde ich kriegen! Los, Müller! Auf ihn! Die Tramps sprangen mit einem Male auf und wollten sich auf Old Shatterhand werfen. Aber der stand so gemütlich da, als drohe ihm gar nichts. Los, kommt nur heran, wenn ihr es wagt, mit Old Shatterhand anzubinden. Der Klang dieses Namens war von augenblicklicher Wirkung. Alle erstarrten. Dann setzten sich die Tramps abseits nieder und verbanden ihrem Anführer die Hand, wobei sie dem berühmten Westmann zwar finstere, aber auch ehrfurchtsvolle Blicke zuwarfen. Auch auf die anderen Fahrgäste hatte der weit bekannte Name seine Wirkung. So näherte sich Old Shatterhand auch ein Mann, der ein etwa 13-jähriges Mädchen mit sich führte. Er stellte sich ihm als George Patterson vor, der als Ingenieur in geschäftlichen Dingen auf dem Weg in den Westen war. Das Kind an seiner Hand war seine Tochter Ellen. Guten Tag, Herr Shatterhand. Guten Tag, kleine Miss. Oh, mein Vater hat mir schon so viel von euch erzählt, Sir. Er hat gesagt, ihr seid noch nie einem Feind unterlegen. Ach, jeder gute Westmann kann das so wie ich. Naja. Und ihr hättet es wirklich mit dieser Übermacht an Männern aufnehmen wollen? Solange mir nur solche Burschen wie dieser Colonel gegenüberstehen, ist mir nicht bange. Durch eine Unachtsamkeit des Tierschaubesitzers hatte sich das Schloss des Käfigs, in dem der Panther saß, gelöst. So war das Tier unbemerkt von den anderen Fahrgästen seinem Gefängnis entkommen und stand nun in lauernder Haltung im unteren Schiffsraum. Es war ausgerechnet Ellen, die er sich als Opfer ausgesucht hatte. Sie hatte sich von der Hand ihres Vaters losgerissen und stand nun völlig ungeschützt und vor Schreck gelähmt an der Reling. Alle, die den Vorgang beobachteten, schrien auf. Aber niemand konnte helfen. Niemand? Doch, einer. Denn in diesem Moment sprang der kleine Bär mit zwei Sätzen auf das Mädchen zu, ergriff es am Gürtel und schnellte mit ihr über das Geländer. Noch bevor der Panther bei ihnen war, sprang er mit dem Mädchen hinunter in den Strom. Der Panther, der sich durch seine Sprungkraft nicht mehr hatte halten können, schoss hinterher. Sofort eilten die Fahrgäste aus ihren Verstecken an der Reling, um in den Fluss hinabzuschauen. Dort schwamm der Panther und spähte nach seiner Beute. Von dem Indianer und dem Mädchen aber fehlte jede Spur. Sie sind ertrunken, unter die Schaufelräder gekommen. Nein, sie sind auf der anderen Seite vom Schiff. Kleiner Bär ist unter dem Schiff hinweggetaucht, damit der Panther ihn nicht sieht. Hier hinten ist er. Und wirklich, auf der anderen Seite des Schiffes schwamm der Indianerjunge mit dem bewusstlosen Mädchen auf dem Rücken. Schnell wurden Taue hinuntergelassen, an denen die beiden heraufgezogen wurden. Unter brausendem Jubel wurde der kleine Bär begrüßt. Er jedoch schritt stolz davon. Nun, wer fürchtet sich vor kleiner, räudiger Katze? Cornel ist ausgerissen mit all seinen Helden. Kleiner Bär aber hat Panther auf sich gelockt und dadurch kleine Miss und alle anderen gerettet. Cornel aber wird noch bald viel mehr von kleiner Bär hören. Es dauerte nicht lange, dann war Ellen aus ihrer Ohnmacht erwacht. Als sie erfuhr, was geschehen war, sprang sie sofort auf, um dem Indianerjungen für ihre Rettung zu danken. Du bist mutig. Schade, dass wir nicht beieinander wohnen. Ich würde dich gerne haben. Was? Ich würde dich gern haben. Mein Leben würde dir gehören. Großer Geist hört diese Worte. Er weiß, dass sie wahr sind. So will ich dir wenigstens ein Andenken geben, damit du dich an mich erinnerst. Mit diesen Worten zog sie einen dünnen Goldring von ihrem Finger und steckte ihn dem jungen Retter an die Hand. Daraufhin nahm seinerseits der Junge das Lederband, das er am Halse trug, ab und reichte es ihr. Kleiner Bär gibt dir auch Andenken. Ist kein Gold, nur Leder, aber ist ein Totem. Und wenn du kommst in Gefahr bei Indianern und es vorzeigst, dann ist Gefahr zu Ende. Ich danke dir, kleiner Bär. Nun besitze ich etwas von dir und du etwas von mir. Aber auch ohne diese Gaben werden wir einander nie vergessen. Freudestrahlend lief Ellen zu ihrem Vater und zeigte ihm das Totem. Der reichte es Old Shatterhand. Nun, werter Sir, kennt ihr die Bedeutung dieser Zeichen? Hier wird nicht Das ist Kontonkawa-Sprache und heißt übersetzt: Sein Schatten ist mein Schatten und sein Blut ist mein Blut. Ah ja. Denn er ist mein Bruder. Und darunter steht das Namenszeichen des von Kleiner Bär. So, guck doch nochmal. Seid ein ausgewachsenes Greenhorn und wisst trotzdem alles. Das Totem hört sich tatsächlich ganz nach einem Empfehlungsschreiben an, wie man es besser nicht kriegen kann. Vor allem, wenn man vorhat, durch Indianergebiet zu reiten. Ich schätze, an dem kleinen Liederstück kann das Leben von so manchem hängen, wenn ich nicht irre. In der Zwischenzeit hatte sich der Cornel einem der Diener genähert, die im Speisesaal Dienst hatten. Er nannte sich der Schwarze Ben. Na, wie sieht's aus? Wollt ihr mir einen kleinen Gefallen tun? Das sollte mir schon einige Dollars wert sein. Einige Dollar? Na, nur heraus mit eurem Wunsch, Sir. Wenn's gilt, sich dran nie zu verdienen, bin ich stets der richtige Mann, ne? Schön, schön. Ihr arbeitet auch im Speiseraum, oder? Da sollt ihr nur ein wenig für mich beim Abendessen lauschen. Lauschen? Warum denn, Sir? Weil Ich will aufrichtig mit euch sein. Dieser große, riesenhaft gebaute Mann, den alle Old Shatterhand nennen, das soll ja ein reicher Farmer sein. Und der kleine Kerl neben ihm und der Mann mit dem Kind sind seine Begleiter. Und zufälligerweise wollen wir genau zu dieser Farm, um dort Arbeit zu finden. Und da hätten wir halt gern gewusst, was das für Leute sind, mit denen wir es da zu tun haben. Ihr seht also, dass ich nichts Unrechtes von euch verlange. Alright, Sir, wird gemacht. Ich meine, niemand kann mir verbieten, zuzuhören, wenn andere sprechen, ne? Ich bin euer Mann. Schön. Es vergingen ein paar Stunden, bis der schwarze Ben wieder unten bei den Tramps erschien. Nun, was habt ihr in Erfahrung bringen können? Ich hab mir alle Mühe gegeben, ich glaub aber nicht, dass mein berichtet Geld wert ist, das ihr mir dafür geben wollt. Ihr habt euch nämlich geirrt. Geirrt? Ja. Der Riese hieß zwar Old Shatterhand, der ist aber gar kein Farmer, sondern ein berühmter Westenmann. Nein. Ja, und der Vater mit dem Kind, der heißt Patterson und ist auf eigene Rechnung unterwegs. Das heißt, er ist gar nicht Old Shatterhands Begleiter. Nein. Er ist auf der Suche nach einem Schatz in den Bergen. Einem Schatz? Ja. Er flüsterte den beiden was von einem Plan ins Ohr, den er mit sich trüge. Ich hab's aber dennoch verstanden. Er hat dieser Patterson, das ist ja wirklich ein unvorsichtiger Mensch. Weil wenn der Plan den Tramps in die Hände fällt, ist er verloren. Quatsch, die würden ihn noch nie finden. Na, die Tramps, das sind verschlagene Kerle. Ja, aber da, wo er ihn hat, da werden sie ja ihr Wissen nicht suchen, ne? Das heißt, ihr kennt das Versteck? Ja, er zeigt es den anderen. Ah. Na, der Ingenieur, also dieser Patterson, der hat ein altes Bowie-Messer mit einem hohlen Griff. Und darin, da hat er den Plan drin versteckt. Ah, so. Naja, das braucht uns ja freilich gar nicht zu kümmern. Ja, nicht? Ist ja auch nur der eine Teil des Plans, wa? Nur der eine Teil? Ach so, ja, dann ist er ja sowieso wertlos. Naja, so ist es, ne? Den anderen Teil hat der sein Bruder. Die wollen sich bei Butlers Farm, wollen die sich treffen und von dort aus dann gemeinsam zum Silbersee aufbrechen. Ach so, ja. Naja, da ich mich in diesen Leuten geirrt habe, kann es mir ja natürlich völlig gleichgültig sein, wo sie zusammentreffen. Ja. Wie steht denn das jetzt mit dem Geld, das ihr versprochen habt? Na, ich halte mein Wort, selbstverständlich, auch wenn mir eure Gefälligkeit keinen Nutzen gebracht hat. Hier sind eure Dollars. Na, ey, für die Dollars kann ich mich ja ordentlich mit Brandy volllaufen lassen. Ihr seid ein Gentleman, Sir. Habt ihr wieder mal einen Wunsch? Wendet euch nur an mich. Ihr könnt auf mich rechnen. Als der schwarze Ben verschwunden war, näherte sich einer der Tramps dem Cornel. Er hatte das Gespräch mit angehört. Der dumme Nigger. Ahnt nicht mal, was für ein feines Geheimnis er dir da verraten hat. Aber wie willst du das Messer des in... Diana? Nein, in... Ingenieur. Genau. In deinen Besitz bringen. Mein Plan ist fertig und er wird gelingen. Ich hole es heute Nacht aus seiner Schlafkabine. Na, mir soll's recht sein. Aber der Ingenieur. Genau. Wird es beim Erwachen vermissen. Und natürlich sofort uns Tramps im Verdacht haben. Dann geht der Teufel los. Ja, dann geht allerdings der Teufel los. Aber wir sind fort. Wie soll das gehen auf einem Schiff, Cornel? Sollen wir etwa hinüberschwimmen? Ach was, es gibt eine viel bequemere Methode. Wir werden einfach aussteigen. Ja, aber ein Halt ist für morgen früh nicht vorgesehen. Wenn das Schiff ein Leck hat und zu sinken droht, dann schon. Willst du etwa das Schiff anbohren? Genau so ist es. In der ersten Aufregung wird er in... Ingenieur? Gar nicht an sein Messer denken. Und wenn er den Verlust bemerkt, sind wir längst über alle Berge. Das klingt nicht übel. Aber was dann? Das Messer enthält ja nur den einen Teil des Plans. Das fragst du noch? Mein Gott, wir werden diesem Butler auf seiner Farm einen Besuch abstatten. Oho. So, jetzt weißt du, woran du bist. Sieh zu, dass sich die Männer bereithalten. Sobald sich die Herrschaften zur Ruhe begeben haben, werde ich mich an die Arbeit machen. Wasser! Achtung, Achtung, hier spricht der Kapitän, keine Panik auf der Titanic. Es ist überhaupt nichts, meine Herrschaft, wir haben nur etwas Wasser im Kielraum, das wir so gleich auspumpen müssen. Deswegen legen wir am Ufer an und wer Angst hat, kann einstweilen aussteigen. Ansonsten wünschen wir Ihnen weiterhin einen angenehmen Aufenthalt an Bord. Die Worte des Kapitäns sollten beruhigend wirken, erreichten aber das Gegenteil. Alles schrie und rannte durcheinander. Als die beiden Landungsbrücken ausgelegt waren, drängten die Passagiere aufgeregt an Land, allen voran die Tramps, die schnell im Dunkel der Nacht verschwanden. Man hat mich bestohlen. Der Plan. Jemand hat das Gasefenster meiner Kabine zerschnitten und sich das Messer aus der Schublade genommen. Die Tramps, wo sind die Tramps? Ist kein einziger kleiner Tramp mehr in Sicht, soweit mein Auge reicht. Ganz und gar spurlos vom Schiffsboden verschwunden, wenn ich mich nicht irre. Dann ist die Sache klar, die Tramps haben den Plan gestohlen. Sie müssen uns beim Abendessen belauscht haben, als ihr uns von dem Plan erzähltet. Ja. Aber dann wissen die Tramps auch, wer den anderen Teil des Plans hat. Und sie wissen, wo sie ihn finden können. Auf Butlers Farm. Wollt ihr mich dorthin begleiten, Sir? Euer Beistand scheint mir mehr wert als die Waffen von 100 Tramps. Wenn ihr mitkommt, ist die Farm gerettet. Hoffen wir das. Aber wir werden uns beeilen müssen, um vor den Tramps dort zu sein. Ich schätze, dass hier noch jemand auf dem Weg dorthin ist. Noch jemand? Ja? Wer soll das sein? Ihr vielleicht? Heavens, Sir. Jemand, der sich Kleiner und Großer Bär nennt. Die beiden sind hinter dem Colonel her, weil sie sein Blut haben müssen. Sie sind die besten Spürhunde im ganzen Wilden Westen, wenn ich mich nicht irre. Bei der nächsten Station ging man von Bord und besorgte sich ein paar Pferde. Als die Gruppe nach einem dreitägigen Gewalttritt, den auch die kleine Ellen ohne Klagen durchgehalten hatte, die Butler Farm erreichte, war dort alles in heller Aufregung. Mrs. Butler, die Herrin des Hauses, stand bereits am Tor, um sie zu empfangen. Ihr kommt gerade im rechten Augenblick. Was ist geschehen? Der kleine Bär kam vor einer Stunde vorbeigeritten und brachte schlechte Neuigkeiten. Die Tramps, die euch auf dem Schiff bestohlen haben, sind nun in großer Anzahl auf dem Weg zu uns. Sie wollen die Farm angreifen. Was ist mit meinem Bruder? Ist er schon da? Er muss gestern mit der Postkutsche in Tucson angekommen sein. Wahrscheinlich ist er schon auf dem Weg hierher. Dann müssen wir ihm einen Boten entgegenschicken, der ihn warnt. Und wir müssen die nötigen Vorbereitungen für den Angriff treffen. Die Farm war von einer hohen, mit Schießscharten versehenen Ziegelmauer umgeben. Es dauerte auch nicht lange, als in der Ferne tatsächlich ein gewaltiger Trupp von Reitern auftauchte, der sich im Galopp der Farm näherte. Erst als die Angreifer höchstens 80 Schritte entfernt waren, gab Old Shatterhand den Befehl zum Feuern. Auch die Lady ließe sich nicht nehmen, zum Gewehr zu greifen. Schuss fiel auf Schuss und keine von den Kugeln ging daneben. Mit einem solchen heißen Empfang hatten die Tramps nicht gerechnet. Sie erhoben ein wütendes Geheul und versuchten weiter vorzudringen. Doch schließlich mussten sie sich geschlagen geben. Sie stoben in alle Richtungen auseinander und zogen sich in den nahegelegenen Wald zurück. Mutige Tramps, dass ich nicht lache. Rennen wie die Karnickel, wenn ich mich nicht irre. So sind wir gerettet. Die Kerle werden zwar eingesehen haben, dass am Tage nichts gegen uns zu unternehmen ist, aber anders steht es damit nachts. Ich denke, wir müssen auf einen nächtlichen Angriff vorbereitet sein. Es ist möglich. Was ist? Warum sprecht ihr nicht weiter? Ich sehe jemanden. Einen einzelnen Reiter, der ein Pferd mit sich führt. Er kommt direkt auf die Farm zu. Ein einzelner Reiter mit einem führerlosen Pferd? Was hat das zu bedeuten? Reicht mir das Fernrohr. Es ist Winnetou. Und auf dem Rücken des zweiten Pferdes liegt die Leiche eines Mannes. Winnetou, mein Bruder. Mein Bruder Charlie. So sehen wir uns endlich wieder. Winnetou war am Rio Pecos, um zwei seiner Stämme, die dort in Streitigkeiten geraten waren, wieder zu befrieden. Da kreuzte der kleine Bär von den Tonkawas meinen Weg und sprach von der großen Gefahr, die dir durch eine Gruppe von Blaschgesichtern drohe, So änderte ich meinen Plan und versuchte so schnell wie möglich dir zur Hilfe zu eilen. Die Gefahr scheint aufs Erste abgewendet. Wir konnten die Tramps erfolgreich vertreiben. Bist du auf ihre Spuren gestoßen? Du kommst direkt aus dieser Richtung. Winnetou hat keinen einzigen dieser Bleichgesichter gesehen. Dafür entdeckte ich am Fluss unten ein einsam grasendes Pferd. Ich folgte seiner Fährte und stieß auf die Leiche dieses Mannes, den ich euch hier bringe. Mein Bruder. Es ist mein Bruder. Er muss den Verbrechern direkt in die Arme geritten sein. Er wurde ausgeraubt. Dieser Cornel schreckt auch vor einem feigen Mord nicht zurück, nur um in den Besitz des Plans zu kommen. Ich muss ihm nach. Ich werde meinen Bruder rächen. Und ich werde nicht ruhen, bis es vollbracht ist. Old Shatterhand, werdet ihr mit mir kommen? Ich werde mit euch kommen. Auch wenn große Gefahren auf uns lauern und die Hindernisse unüberwindlich scheinen. Was sagt mein Bruder Winnetou? Meine Hand schützt jeden, der ein gutes Gewissen hat. Und? Die aber Böses im Schilde führen. Werden meinen Zorn kennenlernen. Na ja, dann. So soll es sein. So soll es sein. In diesem Moment bahnte sich eine kleine Gestalt den Weg zwischen den Anwesenden hindurch. Es war Ellen. Vater, lass mich hier nicht zurück. Lass mich mit euch kommen. Das ist unmöglich, mein Kind. Herr Shatterhand, nehmt mich mit. Ich bitte euch. Eigentlich hatte ich es für zu gewagt gehalten, dich mit zum Silbersee zu nehmen. Aber nachdem ich gesehen habe, wie tapfer du bist, habe ich nichts mehr dagegen. Mr. Patterson, erfüllt eurem Kind den Wunsch. Sie hat mehr Mut als ein Dutzend dieser dahergelaufenen Tramps zusammen. Schweren Herzens willigte Patterson schließlich ein. Früh legte man sich schlafen, um am nächsten Tag gekräftigt und munter zu sein. Noch vor Sonnenaufgang brach Winnetou auf. Er sollte der Gruppe vorausreiten und die Gegend für sie auskundschaften. Wenig später machten sich dann auch die Gefährten auf den Weg, denn es galt, keine Zeit zu verlieren. Es war am dritten Tag, als Old Shatterhand, der voranritt, plötzlich das Zeichen zum Anhalten gab. Eine Gruppe von 12 Reitern kam in hohem Tempo auf sie zu. Als sie näher kamen, konnte man erkennen, dass es Soldaten waren. Hey! Wer seid ihr und wohin führt euch euer Weg? Ich bin Old Shatterhand. Hä? Old Shatterhand. Old Shatterhand. Ah. Und das sind meine Freunde. Wir sind auf dem Weg in die Elk Mountains. Old Shatterhand, welche Freude! Doch ich kann euch nur warnen. Die Utahs haben die Kriegsbeile ausgegraben und stehen jedem Weißen, der ihnen begegnet, in großer Feindseligkeit gegenüber. Was ist geschehen? Hä? Was geschehen ist, Mensch? Eine Gesellschaft von weißen, offenbar gut bewaffneten Goldsuchern hat ein Utah-Lager überfallen, um Pferde zu rauben. Die Utahs setzten sich zur Wehr, aber in dem Kampf sind viele Utahs, auch Frauen und Kinder, getötet worden. Nun schweifen die Utahs umher, um die Übeltäter zu finden. Ich wette meine Mokassins gegen ein paar Ballettschuhe, dass diese Übeltäter auch Tramps genannt werden und uns nicht ganz unbekannt sind. Hä? Wenn ich nicht irre. Die Utahs wurden überfallen und beraubt. Viele von ihnen wurden dabei getötet. Ist es da ein Wunder, dass die Roten die Weißen bekämpfen? Voller Zorn und ohne noch einen Blick auf die Soldaten zu werfen, wendete Old Shatterhand sein Pferd und ritt, gefolgt von seinen Gefährten, davon. Am Lagerplatz für die Nacht hatte sich die Gruppe ein kleines Plateau ausgesucht, das rings von Steinblöcken umgeben war. Die Blöcke boten zumindest einen gewissen Schutz für den Fall, dass sie von feindlichen Indianern überrascht werden sollten. So saßen sie ums Lagerfeuer herum. Dieser elende Schatz hat uns nur Unglück gebracht. Was ist das überhaupt für ein Schätzchen, das da auf dem Grunde des Sees schlummern soll? Der Mann, der uns davon erzählte und uns schließlich auch die Karte gab, war ein uralter Indianerhäuptling, der schon auf weit mehr als 100 Sommer zurückblicken konnte. Kurz darauf legte er sich nieder und starb. Was ist das? Was ist das wohl? Die Pferdchen scheinen zu spüren, dass wir bald Gesellschaft bekommen, wenn ich mich nicht irre. Und zwar von Indianern, die noch höchst lebendig sind. Nehmt Deckung hinter den Steinblöcken und haltet die Waffen bereit. Ich werde mit Ihnen sprechen. Das lass mal schön bleiben, Sir. Hier kommt es vor allem auf Erfahrung, Scharfsinn und Schlauheit an. Alles Dinge, die euch abgehen. Lasst mich mal machen. Die Bleichgesichter sind von vielen roten Kriegern umringt. Ja. Sie mögen sich ergeben. Was haben denn die roten Krieger wie den Genkan, dass sie uns umringen? Ich bin großer Wolf vom Stamme der Jutas. Ihr gehört zu den Hunden, die unser Dorf überfallen haben. Sam wollte gerade zu einer Verteidigungsrede ansetzen, als Old Shatterhand aus seinem Versteck hervortrat und lang und furchtlos in die Runde blickte. Und ich bin Old Shatterhand. Und in der Sprache der Jutas werde ich Tötende Hand genannt. Jeder Indianer weiß, dass ich ein Freund der Roten bin. Dein Mut ist groß, aber du musst trotzdem sterben. Die Bleichgesichter haben uns im tiefsten Frieden überfallen, unsere Pferde geraubt und viele Jutas, sogar Frauen und Kinder, getötet. Darum haben wir die Tomahawks ausgegraben und geschworen, dass jeder Weiße, der in unsere Hände gerät, getötet werden soll. Wenn ihr uns tötet, wird ein Schrei der Entrüstung über Berge und Prärien erschallen und Tausende von Bleichgesichtern werden sich gegen euch aufmachen, um unseren Tod zu rächen. Aber mehr noch, als den Hass der Bleichgesichter würdet ihr den Hass eines anderen heraufbeschwören. Winnetou. Diese ernsten Worte verfehlten ihre Wirkung nicht. Es war dem Häuptling anzumerken, dass er nach einer Lösung suchte. So werdet ihr als unsere Gefangenen mit uns kommen. Und wir werden sehen, was die große Beratung über euch beschließt. Hau. Wir werden mit euch reiten, aber nicht als eure Gefangenen, sondern freiwillig als eure Begleiter. Nun zeigten sich auch Sam und Patterson mit der kleinen Ellen an der Hand. Die Indianer staunten nicht schlecht, als sie das kleine Mädchen in Begleitung der Männer sahen. Im Handumdrehen waren sie von etwa 100 Kriegern umringt. Man brachte sie ins Dorf, wo ihnen zwar die Pferde und die Waffen abgenommen wurden, sie wurden aber nicht gefesselt und durften etwas abseits unter sich bleiben. Dennoch waren die scharfen Augen eines Wächters auf sie gerichtet. Bevor der Häuptling ging, richtete er nochmal das Wort an die Gruppe. Ruht euch aus. Vielleicht wird dies eure letzte Nacht sein. Aber seid unbesorgt. Sollte es die Versammlung so wollen, wird euer Schicksal ein ehrenvolles sein. Ihr seid tapfere und berühmte Männer und dürft darum den qualvollsten Tod erleiden, den wir euch bieten können. Hau! Naja, hau zurück. Das klingt ja reizend und kann noch viel reizender werden. Bin schon in so mancher Patsche gesteckt, aber so schlimm wie heute ist's kaum je gewesen. Wäre es nicht besser gewesen, wenn wir es zum Kampfe hätten kommen lassen? Na ganz gewiss nicht. Denkt nur an eure Tochter. Es hätte uns in jedem Fall das Leben gekostet. Außerdem ging es mir darum, Zeit zu gewinnen. Winnetou ist es nicht entgangen, dass wir den Jutas in die Hände gefallen sind. Was ist das? Im schwachen Schein des Feuers sahen sie, wie eine Gestalt an den Wächter herangeschlichen war und ihn von hinten am Hals packte. Das geschah, ohne dass der Überfallene auch nur einen einzigen Laut von sich geben konnte. Dann kam die Gestalt auf sie zu. Es war Winnetou. Im Nu sprangen die Gefährten auf und folgten dem Apachen in das schützende Dunkel des Waldes. Dort standen schon ihre Pferde bereit und auch ihre Waffen lagen am Boden. Winnetou war tatsächlich nicht entgangen, dass die Gruppe von den Jutas gefangen worden war. In einigem Abstand war er ihrem Zug gefolgt und hatte dann im Dunkel der Nacht die Vorbereitungen für die Flucht getroffen. Noch ehe im Dorf das Wutgeheul über das Verschwinden der Weißen ertönte, waren Old Shatterhand und seine Freunde über alle Berge. Mein Bruder Charlie kennt die tiefe Schlucht am Fuß der Elk Mountains, die die Indianer die Geisterschlucht nennen. Dorthin werden wir reiten. Wir sind im letzten Jahr zusammen dort gewesen. Die Schlucht ist so schmal, dass kaum zwei Reiter einander ausweichen können. Die Jutas werden uns verfolgen. Wenn sie uns einholen und die Schlucht wirklich so eng ist, werden wir ihnen rettungslos ausgeliefert sein. Wir werden den Jutas nicht in die Hände fallen. Old Shatterhand weiß warum. Das tut er. Wir haben im letzten Jahr in der Schlucht einen geheimen Felspfad gefunden, den vor uns noch kein Mensch betreten hat. Mein Bruder Winnetou hat recht. Diesen Weg werden wir nehmen. Er wird uns vor den Utahs und auch vor dem Cornel schützen. Trotzdem können wir über ihn auf einem verschlungenen Pfad den Silbersee erreichen. Winnetou, der die Gegend am besten kannte, setzte sich an die Spitze des Zuges. Es galt, keine Zeit zu verlieren. Nach einem halben Tagesritt gelangten die Gefährten zum Eingang der Schlucht. Dort stießen sie auf eine frische, breite Fährte, wie von einem ganzen Dutzend Reitern. Das waren Bleichgesichter. Ja, Indianer wären hintereinander geritten. Ja, kann mir schon denken, wen wir da vor uns haben. Den reizenden Cornel mit seiner lustigen Schar. Das Glück hat uns die Tramps zu diesem Zeitpunkt an diesen Ort geschickt. Werte Sir, ihr redet schon wieder in Rätseln. Euch gefällt also diese Spur? Habt ihr vielleicht schon vergessen, was für ein liebreizender Zeitgenosse dieser Cornel ist? Was ist das wieder für ein Brummer, den ihr da losgelassen habt? Wir wissen, dass die Utahs uns verfolgen. Wenn sie die Fährte sehen, werden sie sie für die unsrige halten und ihr folgen. So werden sie auch nicht bemerken, wenn wir in den geheimen Felspfad seitlich entweichen. Ja, auch wenn ihr ein ausgemachtes Greenhorn seid, wie kein größeres im ganzen Westen anzutreffen ist, das ist gar nicht so dumm gedacht. Könnte sogar sein, dass die Utahs dem Cornel und den Tramps sehr unfreundlich in den Allerwertesten treten, wenn ich mich nicht irre. Man folgte also der Fährte des Cornels und ritt in den Geister Canyon hinein. Winnetou schien jeden Stein, jeden Fels, jede Steigung und Biegung zu kennen. Schließlich kamen sie an eine Stelle, an der der Fels von einem dichten, natürlichen Vorhang von Schlingpflanzen bewachsen zu sein schien. Winnetou schob diesen Vorhang beiseite und dahinter tat sich tatsächlich ein Weg auf. Der Weg führte direkt in die Spalte des Felsblocks hinein und war so schmal, dass man absteigen und die Pferde führen musste. Der Pfad führte zunächst steil abwärts, bis er sich allmählich ebnete und breiter wurde. Hinter einem Felsvorsprung tat schließlich der See sich auf. Es war ein überwältigender Anblick, der sich den Gefährten bot. Turmhohe Felsbastionen in allen Farben schillernd schlossen ein Tal ein, auf dessen Grund der See lag. Sein Wasser war weder grün noch blau, es glänzte in einem schimmernden Silbergrau. Man hätte meinen können, ein mit Quecksilber gefülltes Becken vor sich zu haben. In der Mitte lag eine kreisrunde grüne Insel, auf der ein seltsamer Ziegelbau stand. Er war von blühenden Schlingpflanzen überzogen. Das musste die Hütte sein, in der der alte Häuptling gelebt hatte. Was denkst du, Winnetou? Winnetou sieht keinen Menschen. Nur ein einzelnes Kanu, das am Ufer festgemacht ist. Mr. Patterson, bleibt mit eurer Tochter zurück. Winnetou stieg vom Pferd und gab Old Shatterhand ein Zeichen, es ihm gleich zu tun. Dann gingen die beiden zum Uferrand, wo sich ihnen ein schrecklicher Anblick bot. An die 20 Männer waren dort an Pfähle und Bäume gebunden. Die Tramps. Sie wurden alle zu Tode gemartert. Ich sehe den Cornel nicht darunter. Das ist wahr. Was hat das zu bedeuten? Wo sind die Utahs? Ich sehe ihre Spur, die am Ufer entlang führt. Etwas sehr Seltsames geht hier vor. Ellen! Wo ist Ellen? Das Mädchen war vom Pferd gestiegen und hatte am Wegesrand einige Blumen gepflückt. Dabei war sie in einen Hohlweg geraten, bis sie an eine Biegung gelangte. Eben wollte sie umkehren, als ihr drei bewaffnete Indianer entgegenkamen. Im Handumdrehen hatten sie Ellen ergriffen und ihr die Hand auf den Mund gelegt. Du still, sonst tot. Ellen führte die Blicke drohend auf sich gerichtet und glaubte sich in ernster Gefahr. Da fiel ihr das Totem wieder ein, das ihr der kleine Bär auf dem Schiff gegeben hatte. Er hatte ihr gesagt, dieses Leder werde sie vor jeder Feindschaft roter Männer schützen. Sie zog es hervor und gab es dem Indianer. Der stieß einen Ruf der Überraschung aus und reichte es weiter an seine Gefährten. Die Gesichter wurden mit einem Schlag freundlicher. Wir geben dir... Der kleine Bär von den Tonkawas. Du sein allein? Nein, nein, Winnetou ist auch hier und Old Shatterhand. Weißes Mädchen, sein Freundin von Indianer. Komm, wir dich führen zu kleiner Bär. In dem Moment rauschte es in den Bäumen und die Gefährten, allen voran Winnetou und Old Shatterhand, brachen hervor und bildeten einen Kreis um die Roten. Der kleine Bär ist hier in der Nähe. Das sind meine Freunde. Ihr seid Krieger der Tonkawas. Ist euer Häuptling auch da? Großer Bär sein da, kleiner Bär auch. Dann führt uns zu ihnen. In diesem Moment war der kleine Bär aus dem Wald hervorgetreten. Kleiner Bär ist schon da. Ach. Kleiner Bär dachte nicht, dass er kleine Miss je wiedersehen würde. Und doch ist es geschehen. Wo ist das Ziel ihrer Reise? Hier, am Silbersee. So wird kleine Miss hier einige Zeit verweilen? Längere Zeit sogar. Dann möchte kleiner Bär bei ihr sein und ihr alles zeigen. Sie soll alle Bäume, Pflanzen und Blumen kennenlernen. Wir werden auf dem See fischen und im Walde jagen. Wird sie ihm das erlauben? Ja, kleiner Bär, von Herzen gern. Winnetou grüßt den kleinen Bären. Der große Häuptling der Apachen ist überall. Und wohin er kommt, erfreut er die Herzen. So sehen wir uns wieder. Ich grüße auch das Bleichgesicht, das bei ihm ist. Old Shatterhand, mit dem wir auf dem Schiff waren. Mein roter Bruder ist ein tapferer Mann. Er hat die kleine Miss vor dem Panther gerettet. Es ist ein weiter Weg vom Arkansas bis hierher. Warum seid ihr hier? Aus dem gleichen Grund wie ihr. Wir folgten der Spur des Cornels, um uns an ihm zu rächen. So wart ihr es, die die Tramps unten am See an die Marta-Pfähle banden. Die Utahs kamen uns zuvor. Sie haben ihn und seine Gefährten im Canyon gefangen genommen und bis hierhin an den See getrieben. Dort mussten sie alle sterben. Alle? Bis auf einen? Ja, alle bis auf einen. Die Utahs zogen mit Cornel davon. Unsere Späher sahen ihn. Was hat das zu bedeuten? Kleiner Bär glaubt zu wissen, was es bedeutet. Kommt mit uns. Der kleine Bär ging mit den Gefährten zum See hinunter, an die Stelle, wo das Kanu festgebunden war. Sie bestiegen es und ruderten hinüber zu der Insel, auf der seltsame Ziegelbau stand. Als sie am Ufer anlangten, trat der große Bär aus dem Haus und hob die Hand zum Gruße. Hau! Ich bin der große Bär vom großen Stamme der Tonkawas. Silberner Pfeil, der alte Häuptling der Tonkawas, wusste nicht, dass außer ihm noch einige Tonkawas lebten. Deshalb tat er Unrecht, als er gegenüber den Bleichgesichtern von dem Geheimnis des Schatzes sprach. Ihr wisst, dass sich der Cornel mit den Utahs verbündet hat, um an den Schatz zu gelangen. Ich weiß es. Sie sind auf dem Weg in den Blauen Canyon. Was ist am Blauen Canyon? Dort ist der Eingang zu dem unterirdischen Gang, der unter dem See hindurchführt und an dessen Ende in der Tiefe des Sees die Kammer mit dem Schatz liegt. Und das willst du zulassen? Großer Bär wird das niemals zulassen. Eher wird der ganze Schatz untergehen, als dass er in die Hände von Unwürdigen gelangt. Wie willst du das verhindern? Seht ihr den Damm dort drüben, der den See vom Blauen Canyon trennt? Durch eine Vorrichtung kann Großer Bär den Damm öffnen. Das Wasser wird in den Canyon fließen und im Nu auch den unterirdischen Gang füllen. Auf diese Weise müssen alle, die in dem Gang sind, jämmerlich ertrinken. In diesem Moment erschien ein Indianer auf der Höhe des Dammes und gab dem großen Bären ein Zeichen. Dieser gab seinerseits ein Zeichen, woraufhin der Indianer verschwand. Es ist soweit. Meine Brüder mögen horchen. Auf der anderen Seite des Sees war ein kurzes, hohes Rollen zu hören. Dann das Zischen von aufbrausendem Wasser. Und dann erfolgte ein Krachen, ein Getöse. So, als ob ein Haus einstürzen würde. Es ist gelungen. Was niemand weiß, ist, dass es von der Schatzkammer aus einen Weg gibt, der geradewegs hierhin führt, zur Insel. Kommt mit! Der Alte führte sie in das Innere der Hütte, die aus einem einfachen Schlaf- und Kochraum bestand. Dort, wo sich die Feuerstelle befand, war eine bewegliche Unterlage, die der große Bär ohne Anstrengung zur Seite schob. Es wurde eine Öffnung sichtbar, von der aus eine Leiter in die Tiefe führte. Sie sind drin. Ich höre sie kommen. Tatsächlich war der Cornel, gefolgt vom großen Wolf und den Utahs, gerade durch den unterirdischen Gang in einen größeren Raum gelangt. Als das Licht der Fackel darauf fiel, erstrahlte er in gleißendem Gold. Die Wände waren bis zur Decke mit Gefäßen und Statuen aus reinem Gold vollgestellt. Der Schatz! In diesem Augenblick hörte man einen Schrei, dem bald der Angstruf vieler Lippen folgte. Da strömte auch schon mit einem riesigen Schwall das Wasser aus dem Gang in die Kammer. Die Utahs, die noch in dem Gang gewesen waren, waren verloren. Aber auch in der Kammer stieg die Flut nun mit beängstigender Schnelligkeit. Da entdeckte der Cornel vor sich in der Wand eine Öffnung, von der aus schmale Stufen in ein oberes Stockwerk führten. Der Cornel mit der Fackel in der Hand stieg voran, gefolgt vom großen Wolf, der sich aus dem Gang noch hatte retten können. Gib mir das Licht! Lass mich vorangehen! Das könnte dir so passen! Du hast mich einen Hund genannt und wolltest mich töten. Aber du bist selbst ein Hund. Und wie ein Hund wirst du auch sterben. Damit versetzte der Cornel dem großen Wolf einen Fußtritt ins Gesicht, sodass der Alte niederstürzte und in den nachströmenden Fluten verschwand. Hastig, aber auch siegesgewiss stieg der Cornel die schmale Treppe weiter und weiter hinauf. Und das Wasser hinter ihm folgte ihm mit gleicher Schnelligkeit. Die Stufen mündeten in einen kleinen Raum, an dessen Decke sich eine Öffnung befand. Er sah dort die Schatten einiger Gestalten. Hilfe! Eine Leiter! Die Utahs wollten den Schatz der Tonkawas stehlen, aber sie mussten alle untergehen. Und du wirst als Letzter sterben. Ich bin kein Utah! Wer bist du dann? Ich bin... Ja, wer bist du denn? Du erkennst mich nicht. Ich bin großer Bär, den du auf dem Schiff verhöhnt hast. Ja, aber und ich bin George Patterson, dessen Plan du auf dem Schiff gestohlen hast. Ja, aber ich kann alles erklären. Und ich, dessen ich, Bruder du wegen der zweiten Hälfte des Plans umgebracht hast. Lass mich raus! Du wirst deiner gerechten Strafe nicht entgehen. Hau! Die Flut hinter dem Cornel brauste heran. Es dauerte nur wenige Augenblicke, bis das Wasser den Raum gefüllt hatte und über dem Kopf des Cornels zusammengeschlagen war. Was seid ihr nur für ein Mensch, Sir? Man pflegt doch seinen Freunden gegenüber aufrichtig zu sein. Besonders, wenn man ihnen so viel zu verdanken hat, wie ihr mir. Erst durch mich seid ihr doch nach und nach zu dem bisschen Verstand gekommen, den ihr nur aufweisen könnt. Und trotzdem habt ihr stets getan, was euch verboten war. Die Folgen dieses eigensinnigen Handelns sind jetzt vor aller Welt zu betrachten. Anstatt am Marterpfahl geschmort und gebraten oder von den Gewehrkugeln einer Horde Tramps sorgfältig durchlöchert zu werden, sitzen wir jetzt hier bei vollem Leben und guter Gesundheit und lassen uns die Leckerbissen schmecken. Wollt ihr mir wenigstens Besserung versprechen, geliebter Sir? Ja. Ich werde dem edlen Vorbild so eifrig nachstreben, dass man mich schon in kurzer Zeit für den reinen Sam Hawkins halten wird. Ein Greenhorn, wie ihr und Sam Hawkins ähnlich werden. Aber ihr seid ja so nachdenklich, ja. Sir. Sie mussten alle untergehen und der Schatz mit ihnen. Er musste untergehen wie der große Stamm der Tonkawas selber. Nehmt euch die Geschichte nicht zu sehr zu Herzen, werter Sir. Der Westen ist nun mal so. Wer eine empfindliche Nase hat, muss daheim bleiben und Zuckerwasser trinken, wenn ich mich nicht irre. Wohin der weiße Mann seinen Fuß auch setzt, folgt ihm eine Spur des Verderbens. Und er wird nicht ruhen, bis der letzte rote Mann ermordet worden ist. Ja, ja, ja. Vom anderen Ende des Sees kam ein glockenhelles Lachen herüber. Es war Ellen, die mit dem kleinen Bär einen Fisch gefangen hatte. Über Sams Gesicht huschte ein listiges Lächeln. Und doch ist es möglich, dass Rothaut und Bleichgesicht einander zuweilen in Frieden zugetan sind, wenn ich mich nicht irre. Die Freundschaft zwischen Old Shatterhand und Winnetou ist der beste Beweis dafür. Winnetou war lautlos zwischen sie getreten. Die Stunde des Abschieds war gekommen. Mein Bruder Charlie, Winnetou muss zurück zum Rio Pecos, um seine Stämme gegen den Ansturm der Bleichgesichter zu einen. Der große Geist gebietet, dass wir uns jetzt trennen. Er wird uns zur rechten Zeit wieder zusammenführen, denn die Freundschaft zwischen Old Shatterhand und Winnetou wird nie untergehen. How? Ein letzter Gruß zurück. Und dann jagte er auf seinem Pferd mit wehender Mähne davon. Old Shatterhand sah ihm nach. Da ritt er, der Häuptling der Apachen. Er würde sein Volk mit Weisheit und Gerechtigkeit führen, welch ungewissem Schicksal auch immer es entgegenging. Das war Der Schatz im Silbersee, ein Musikhörspiel nach dem gleichnamigen Wildwestroman von Karl May, für das Radio bearbeitet von Regine Ahren, live gesendet vom ARD-Kinderhörspieltag im ZKM Karlsruhe. Mit den Schauspielern Rainer Schöne, Gundbert Warns, Oliver Striezel, Gottfried Breitfuß, Peter Kämpfe, Sonja Stein, Dieter Landouris und Andreas Helgi Schmid. Es spielte das Orchester des Kinderhörspieltags unter der Leitung von Bernd Keul. Geräuschemacher Max Bauer, Bühnenmeister Michael Heck, Ton und Technik Winfried Christmann, Björn Lautenschlager, Armin Hoffmann, Peter Pfeiffer, Sigi Mehne, Konstantin Ranke und Simon Spillner. Komposition Bernd Keul und Martin Böttcher. Regieassistenz Pia Frede, Regie Hans-Helge Ott. Dramaturgie Uta Maria Heim. Eine Produktion des Südwestrundfunks mit dem Bayerischen Rundfunk, Deutschlandradio Kultur, dem Hessischen Rundfunk, dem Norddeutschen Rundfunk, dem Rundfunk Berlin-Brandenburg, Radio Bremen und dem Westdeutschen Rundfunk 2012.